Kapitel 5. Samstag, 21.45 Uhr. Schön, dass Sie zu unserer Ausstellung gekommen sind. Museumsdirektor Ludwig Tieck begrüßt Privatdetektiv Patrick Reich und Konstanze Zeigen. Sie ist die Lebensgefährtin von Patrick. Möchten Sie etwas trinken? Ich habe einen alten französischen Rotwein. Gerne, antwortet Patrick. Und für Sie, Konstanze? Ein Mineralwasser, bitte. Während Ludwig die Getränke holt, blickt sich Patrick in dem großen Büro um. An den Wänden hängen Bilder mit Märchenmotiven aus mehreren Jahrhunderten. Eine große Karte zeigt die deutsche Märchenstraße. Auf dem alten Schreibtisch stehen ein Computer und eine moderne Telefonanlage. Es ist alles sauber und ordentlich. Nichts liegt herum. Heute ist Ludwig Tieck anders als sonst. Er sieht blass aus und er spricht schneller als üblich. Es ist kaum zu verstehen, was er sagt. Seine Hand zittert, als er Konstanze und Patrick die Getränke hinstellt. Entschuldigung, ich bin heute etwas durcheinander. Die Vorbereitungen für die Museumsnacht waren anstrengend. In den letzten Tagen haben wir bis spät abends gearbeitet. Bis jetzt hat es keine Probleme gegeben, aber es kann noch so viel geschehen. Die Ausstellung ist bis Mitternacht geöffnet. Machen Sie sich nicht verrückt. Sie haben doch gute und zuverlässige Mitarbeiter, sagt Patrick. Stimmt. Für Sie lege ich meine Hand ins Feuer. Frau Holle kenne ich seit 10 Jahren. Sie ist zuverlässig. Ich vertraue ihr absolut. Golo Fiemann arbeitet seit 1 Jahr als Aufseher im Museum. Er hat sich gut eingearbeitet. Mich stört nur, dass er einen goldenen Ohrring trägt, aber das ist Privatsache. Jakob Wilhelm kenne ich erst seit kurzer Zeit. Er verbringt wegen seiner Doktorarbeit viel Zeit bei uns. Alles ist in Ordnung. Und trotzdem, ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Sie hier sind. Nach meinen Erfahrungen der letzten Jahre gibt es besonders viele Besucher etwa 2 Stunden vor Mitternacht. Eine Kontrolle ist dann sehr schwierig. Ich habe vorhin ein paar Typen bemerkt, die mir gar nicht gefallen. Vielleicht sehe ich schon Gespenster. Bitte halten Sie die Augen offen, solange Sie die Ausstellung besuchen und... Das Klingeln des Telefons unterbricht Ludwig Tieck. Konstanze und Patrick stehen auf.